Deutschlandradio Kultur, 7:10 ist es. Es begann mit einer großen Unabhängigkeitsparty gestern Abend in einem Bagdader Park. Der heutige Tag ist im ganzen Irak ein Festtag. Der Regierungschef hat ihn ausgerufen. Gefeiert wird der Abzug der amerikanischen Truppen aus allen irakischen Dörfern und Städten. Noch sind im Irak 134.000 US-Soldaten stationiert, in Stützpunkten auf dem Land ab heute. Und ab jetzt ist die irakische Armee für die Sicherheit zuständig. Sie kann die US-Truppen um Hilfe rufen, aber nur noch bis Ende 2011, denn dann soll der letzte Marine den Irak verlassen haben. Zugleich werden ab heute wieder irakische Öllizenzen auch an private Multis versteigert, denn der Irak braucht Geld und sein Reichtum ist das Öl. Björn Blaschke, ist das heute ein historischer Tag für den Irak? Wahrscheinlich schon. Also ich hatte so das Gefühl, als ich gerade da war, dass die Leute doch eigentlich von kaum was anderem geredet haben. Und insofern scheint es dann doch ein wichtiger Tag zu sein. Und er wird ja auch tatsächlich so begangen. Es ist heute nationaler Feiertag. Und entsprechend scheint es tatsächlich so zu sein. Aber es ist selbstverständlich auch für die Leute deshalb ein wichtiger Tag, weil nicht so richtig klar ist, in welche Richtung es gehen wird. Es gibt verschiedene Positionen, die man, glaube ich, grob zusammenfassen kann mit einerseits, andererseits. Einerseits sagen die Leute, dass, naja, jetzt, wo die Amerikaner aus den Städten raus sein werden, also ab spätestens morgen, fehle schlicht und ergreifend all denen, die sich immer im Widerstand, offiziell zumindest, so haben sie es ja immer genannt, im Widerstand gegen die US-Amerikaner befunden haben, offiziell fehlt ihnen sozusagen jetzt letztlich das Feindbild und damit auch die Grundlage für ihren Kampf. Da sagen dann wiederum Kritiker, naja, also sie sind ja immer noch da, sie sind nur nicht mehr in den Städten, also letztlich sind wir immer noch besetzt, aber trotzdem, sie sind nicht mehr offensichtlich in den Städten und also könnte es tatsächlich sein, dass es weniger Anschläge in den irakischen Städten gibt. Man muss dazu sagen, es gibt so einen Bogen, den man schlagen kann von Mosul relativ weit im Norden über Kirkuk runter in die Provinz Diyala bis nach Bagdad. Das sind so die sogenannten Hotspots im Irak und da sind eben die Leute insbesondere so ein bisschen hin und her gerissen und wissen nicht so genau, was da tatsächlich auf sie zukommt. Und andererseits sagen eben Leute, naja, also die irakische Armee ist beileibe noch nicht so weit, dass sie tatsächlich dieses Vakuum, das da jetzt entsteht, füllen könnte. Das heißt, die Frage ist, wer kommt dann eben tatsächlich rein? Genau, das behauptet ja die irakische Regierung, dass die irakische Armee und auch die Polizei bereits in der Lage wäre. Wie sieht es in Wirklichkeit aus? Ich habe mit dem Bürgermeister von Mosul vergangene Woche geredet und der sagte, wissen Sie, es ist so, die Amerikaner, die haben alle Arten von Hightech-Waffen plus kleiner Waffen und mittlerer Waffen, also wir sprechen von Pistolen und Schnellfeuergewehren als mittlere und kleine Waffen und eben große Waffen, beispielsweise Drohnen, Hubschrauber, Kampfjets und so weiter und so fort. Wir in Mosul, so sagte der Bürgermeister, wir haben mal gerade 2 Hubschrauber, aber wir haben keine Überwachungsmöglichkeiten wie Drohnen zum Beispiel, die über der Stadt schweben. Und die Amerikaner haben es ja noch nicht mal geschafft, mit dieser ganzen Hightech-Ausrüstung dieses Land unter Kontrolle zu bringen. Wie sollen wir das denn dann bitte schaffen? Das heißt, wir in Mosul sind auf jeden Fall noch davon abhängig, dass die Amerikaner letztlich auch in die Städte hineinkommen. Das war der Bürgermeister von Mosul. Also Sie sehen an diesem Beispiel, dass es da doch noch durchaus Zweifler gibt. Wir sprechen ja immer über die Sicherheitslage, auch machen die Anschläge dann immer Nachrichten, Schlagzeilen hier bei uns. Beispielsweise hat Präsident Obama ja offenbar in der letzten Zeit weniger die Sicherheitslage im Irak im Blick als die politische Entwicklung. Wie steht es um Menschenrechte, wie steht es um Folter in Gefängnissen und um Korruption und Vetternwirtschaft im Irak? Ich glaube, das sind ja letztlich die Hauptprobleme des Landes, abgesehen von der Sicherheit. Und all diese Hauptprobleme sind in den Jahren, seit die Amerikaner da einmarschiert sind, bis heute, fast 7 Jahre später, letztlich nicht geregelt worden. Da ist nichts passiert. Wir haben die Probleme ungelöst, die da heißen Versöhnung zwischen den Religions- und Volksgruppen. Das heißt, zwischen Schiiten und Sunniten beispielsweise ist noch vieles im Argen. Wenn man heute über Bagdad hinwegfliegt, mögen zwar die Amerikaner nicht mehr zu sehen sein, aber die ganzen Sprengmauern, die sie aufgebaut haben, haben dafür gesorgt, dass es letztlich eine ethnische oder eine religiöse Trennung innerhalb der Stadt gibt, sodass die Leute gar nicht aufeinander losgehen können, weil einfach Sprengmauern zwischen ihnen stehen. Wir haben Provinzgrenzen, die nicht geklärt sind. Zum Beispiel um Mosul herum, hatte ich eben schon den Bürgermeister erwähnt. Um Mosul herum gibt es sehr große umstrittene Gebiete zwischen Kurden und sunnitischen Arabern. Die einen wollen es in ihr irakisch-Kurdistan integrieren, in eine große autonome Region. Die anderen wollen das nicht zulassen. Und immer wieder kommt es deshalb zur Auseinandersetzung. Das ist ungeklärt. Sie haben die Korruption angesprochen. Ich glaube, alleine in der Zeit bis 2006, von 2004 bis 2006, sind 18 Millionen Dollar verschwunden. Im Irak. 18 Millionen Dollar, die nur letztlich auf der Regierungsebene in der Tasche oder in den Taschen von Politikern gelandet sind. Das sind alles Sachen, die ungeklärt sind. Und in dieser Situation ziehen sich halt die Amerikaner zurück. Und darum sagen die Kritiker, da wird etwas noch schiefgehen. Vielen Dank, das war Björn Blaschke aus Bagdad. Heute ist ein historischer Tag für den Irak. Die amerikanischen Truppen ziehen ab aus den irakischen Dörfern und Städten. 7:16 wird es. Thank you.